Wir sind in Amsterdam, in der Marnixstraat, in dem alten, düsteren Bau des Polizeipräsidiums, in einem großen grauen Raum der Mordkommission. Eines Tages war hier aus unerklärlichen Gründen ein komplettes Schlagzeug abgestellt worden. Keiner wusste von wem. Das ist Adjutant Hreepstra, ein Mann, der die Welt mit leichten Zweifeln akzeptiert. Um die 50, verheiratet, wenn auch nicht glücklich. Zerknitterter Anzug aus bestem britischem Material, dunkelblau mit Nadelstreifen, silbergrauer Bürstenhaarschnitt. Ich bin nicht eitel. Vor langer Zeit hatte er als Drummer in der Schulband gespielt und als das Schlagzeug da plötzlich im Zimmer stand, hatte er es angeschaut und sich geweigert zu ermitteln, wer der Eigentümer sein könnte. Nach einigem Üben hatte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Und das ist Brigadier de Gier, der mit dem Adjutanten das Zimmer teilt und ihn gern auf der Querflöte begleitet, die ebenfalls aus seiner Schulzeit stammt. Nur so zum Spaß. 10 Jahre jünger und Junggeselle, den tadellosen Jeansanzug von einem illegal eingewanderten Türken maßgeschneidert, den Seidenschal locker ins offene Hemd gesteckt und den breiten Schnurrbart sorgsam nach oben gebürstet. Ein hübscher Mann, wie die Frauen sagen. Wann immer die Gelegenheit sich bot, improvisierten sie gemeinsam. Ganz leise natürlich, denn leises Spielen ist die wahre Kunst. Zwei ganz gewöhnliche Männer in einem großen grauen Zimmer in der Marnixstraat in Amsterdam. Denn Amsterdam ist eine freundliche Stadt. Ja, das sagt man immer so. Der Feind aus alten Tagen. Kriminalhörspiel von Peter Michel Ladiges nach dem Roman von Jan Willem van der Wittering. Es war noch früh am Tage und dunkle Wolken hingen über der Stadt. 2 Wochen nicht mehr zusammengespielt. Brigadier de Gier hockte vor dem verwaisten Schlagzeug und dachte nach, während es draußen goss. 2 Wochen. Kein Kommissaris, kein Hreepstra, kein Cardoso. Und mich? Hatten sie nach Friesland geschickt. Hofdinspekteur Halber zählte für den Brigadier nicht dazu. Vor ein paar Monaten war dieser Mann auf dringenden Wunsch ins Dezernat für Schwerverbrechen versetzt worden, wie die Mordkommission eigentlich hieß. Und als Ranghöchster nach dem Kommissaris hatte er in dessen Abwesenheit die Leitung gehabt. Weghaben wollte er mich. Und ich war nur froh, ihm so aus dem Weg gehen zu können. Ab heute würden sie wieder vollzählig sein. 14 Tage sind eben doch eine lange Zeit. Die Tür öffnete sich weit und Adjutant Hreepstra betrat in majestätischer Fülle den Raum. Guten Morgen. Der Adjutant kramte aus der Schreibtischschublade eine Zigarre hervor und biss die Spitze ab. Brigadier, berichte. Ich war in Friesland. Hatte nichts damit zu tun. Halber und Güldemeester haben sich um alles gekümmert. Der Brigadier reichte dem Adjutanten die Mappe mit den Berichten. Ein toter Bankier. Selbstmord laut Akte. 3 tote Junkies. Überdosis. Ein toter Terrorist aus unserem östlichen Nachbarland. Hat das Aufsuchen einer Telefonzelle nicht überlebt. Die Maschine der Königlichen Luftfahrtgesellschaft hatte ihre vorgeschriebene Höhe erreicht. Der Kommissaris stellte die Lehne seines Sitzes bequem ein und sah die niederländische Zeitung, die ihnen die freundliche Stewardess überreicht hatte. Liebes, lässt du mich ganz kurz einen Blick auf die Schlagzeilen werfen? Wie schnell diese paar Tage wieder vergangen sind. Die Frau des Kommissaris hatte ihren Mann seines Rheumas wegen eine Kur in den vulkanischen Quellen von Ischia verordnet. Willst du dich wenigstens etwas besser, Jan? Ich fühle mich ganz ausgetrocknet nach so viel Dampf und heißen Bädern. Du suchst jetzt schon eine Entschuldigung, um gleich am ersten Tag mit deinen Leuten einen Saufen zu gehen. Der Kommissaris überflog die Titelseite. Stürz dich vor allem nicht wieder kopfüber in die Arbeit. Wieso Arbeit, Liebes? Die Arbeit machen doch die anderen. Tu nicht so und halt dich nicht immer für unentbehrlich. Ganz im Gegenteil. Ich kann nur vom Glück sagen, dass ich nicht da war. Stell dir vor, Martin Eisbreker hat Selbstmord begangen. Ach. Der Direktor und Teilhaber der Banque de Finance hatte sich in einem Anfall schwerer Depression das Leben genommen. Das sieht aber gar nicht nach dem flotten Herrn Eisbreker aus. Dem Bericht nach ist die polizeiliche Untersuchung abgeschlossen. Da muss ich Halber dankbar sein. Willem Fernandes ist immer noch Chef dieser Bank und eine Begegnung mit ihm wäre nicht zu vermeiden gewesen. Der Kommissaris reichte seiner Frau die Zeitung. Halber macht übrigens Schlagzeilen. Eine recht unklare Geschichte über die Verhaftung eines Terroristen, wobei es zu einem Schusswechsel kam. Der Terrorist wurde getötet und einer von unseren Leuten schwer verletzt. Aber es ist nichts Lebensgefährliches. Die Frau des Kommissars nahm die Zeitung, während ihr Mann sich zurücklehnte und die Augen schloss. Du, Jan, ich habe vor kurzem erst einen ausführlichen Artikel über diese Bank gelesen. Die schrieben da, die soll hinter dieser sogenannten Stiftung zur Linderung des Elends in der Ferne stecken. Allein der Name. Sie geben vor, armen Menschen in Indien und Afrika zu helfen, aber die Empfänger dort warten bisher vergeblich. Die Stiftung soll illegale Spielclubs unterhalten und einer davon ist sogar ein Bordell. Die Gewinne der Stiftung streicht die Bank ein, behaupteten die dort. Jan. Der Kommissaris war eingeschlafen. Ribstra klappte die Mappe mit den Berichten zu und schob sie mit einer entschiedenen Geste von sich, als der Brigadier und Cardoso mit Kaffee und Kuchen aus der Kantine zurückkamen. Gibt es eigentlich intern etwas Neues? Das einzig Neue ist, dass es wirklich Reformen geben soll. Außerdem sind unsere beiden Pathologen verkracht und reden nicht miteinander. Und anscheinend ist ein ganzer Behälter mit Waffen aus der Waffenkammer verschwunden. Sonst das Übliche. Krebstra stemmte sich aus seinem Stuhl hoch und ging zur Wand mit dem großen Stadtplan. Von mir aus Reformen. Wir haben es hier erstmal mit 4 Leichen zu tun. Der Adjutant legte einen stumpfen Finger auf eine Stelle des Plans von Amsterdam. Der tote Bankier wohnte an der Binnenkant und die 3 toten Junkies ganz zufällig auch. Das Hausboot liegt genau gegenüber auf der anderen Seite der Gracht. Ich habe Güldemeister extra darauf angesprochen. Aber der sah keinerlei Verbindung. Und ganz zufällig sterben sie alle 4 in derselben Nacht. Krebstra studierte sorgfältig den Verlauf der Binnenkant. Hast du auch diese Anzeige von der alten Frau gelesen, die sich über unerträglichen Lärm beschwert? Kenne ich schon von früher, mit Frau Jongs. Binnenkant Nummer 20, 2 Treppen hoch. 2 Musiker versuchen, sie aus dem Haus zu trommeln. Diesem Plan nach liegt die Nummer 20 am Nordquai, auf der gleichen Höhe wie das Haus des toten Bankiers auf der Südseite. Alte Frauen schlafen oft nicht gut, dann sitzen sie am Fenster und schauen in die Nacht. Aber in der Nacht war ein fürchterliches Unwetter und es goss in Strömen. Im Bericht heißt es aber, die Leiche wurde hinter einem der Vorderfenster gefunden, das offen stand. Der Bankier war depressiv. Vielleicht hat er sich das Unwetter angeschaut. Donner und Blitz ließen ihn an Tod und Verdammnis denken. Und er griff zu seiner Pistole. Eine Walter PPK, hörte ich nebenbei im Labor. Punkt 22, sehr teuer. Gerade das Passende für den einflussreichen Herrn. Ist eine illegale Waffe. Der Adjutant ging an den Schreibtisch zurück und klopfte sanft mit der Hand auf die Mappe. Weißt du, Adjutant, der Fall ist abgeschlossen. Den gibt's gar nicht mehr. Ist der Kommissaris schon zurück? Nicht für heute Nachmittag, sagt Jungfrau Antoinette. Aber ich rufe gerne nochmal an. Die Maschine der Königlichen Luftfahrtgesellschaft tauchte in die dunkle Wolkendecke über Holland und wurde geschüttelt. Der Kommissaris öffnete die Augen und legte die Hand auf den Arm seiner Frau. Du brauchst keine Angst zu haben, Liebes. Solange du bei mir bist, kann nichts passieren. Es ist nur wegen der Landung. Sie sahen durch das kleine Fenster, über das der Regen perlte, in die vorbeitreibenden grauen Wolkenfetzen. Ist dir Wilhelm Fernandes in all den Jahren nie wieder begegnet? Seit einem Jahr vor unserem Examen gelingt es mir, ihm aus dem Weg zu gehen. Irgendwie wart ihr doch Vettern. Sehr entfernte Vettern. Aber ihr kanntet euch gut. Wir haben schon im Samtkasten zusammengespielt, waren immer Klassenkameraden und während unseres Jurastudiums gleiche Semester. Wilhelm hat es damals bei mir mit allen Tricks versucht. Aber ich fand ihn ein Ekel. Du warst einfach einmalig und hast mich so reizend verführt. Mich hat er immer wieder reingelegt. Aber bei mir hast du doch gesiegt. Schon im Kindergarten hat er sich auf Kosten anderer Vorteile verschafft und betrogen. Beim Studium interessierten ihn nicht die Gesetze, sondern die Lücken darin. Ich weiß, dass eure Väter diese Banque de Finance gegründet haben. Aber als ich dich kennenlernte, war deiner längst nicht mehr dabei. Eisbrecher Senior gehörte auch dazu. Und der alte Baron de Lafay. Mein Vater ist schon nach ein paar Monaten wieder ausgestiegen mit Verlust. Aber über seine Gründe hat er nie gesprochen. Plötzlich rissen die Wolken auf und das Flugzeug befand sich schon dicht über dem Boden. Die Frau des Kommissars kniff die Augen zu und kicherte leise, als die Maschine einmal kurz hopste und am Boden schnell langsamer wurde. Du kannst die Augen aufmachen. Ich habe dich wieder sicher nach Hause gebracht. Sag mal, Jan, warum unternehmt ihr nichts gegen diese anrüchige Stiftung? So einfach ist das nicht immer, Liebes. Krebster und De Gier schwiegen missmutig vor sich hin, während Cardoso in seinem Notizblock blätterte. Hier habe ich's. Genau einen Monat ist es her. Damals hielt ich das für bloßes Geschwafel. Sie schickten mir einen Junkie, weil der irgendetwas über Mord redete. Amerikaner. Nannte sich Jimmy. Gab als Wohnung ein Hausboot an der Binnenkant an und behauptete in Berkeley, chinesische Literatur zu studieren. Groß, blondes Kraushaar, die beiden oberen Schneidezähne fehlten. Das kommt vom Heroin. In dem Bericht über die drei toten Junkies heißt einer James T. Floyd. Er kommt aus Berkeley. Das könnte dieser Jimmy sein. Leider hat Guldemeester keine Beschreibung der Leichen gegeben. Der Anruf im Leichenschauhaus bestätigte die Angaben Cardosos. Das sieh mal an, du kennst den Toten. Cardoso, warum hast du uns, deinen unmittelbaren Vorgesetzten, diese Erkenntnisse damals vorenthalten? Es war wirres Zeug. Du weißt, was Junkies in diesem Zustand zusammen fantasieren, weil sie auf Stoff als Belohnung hoffen. Dein Jimmy redete von Mord. Ja, von einem zukünftigen Mord. Aber ich habe ihm kein Wort geglaubt. Sei froh, dass ich mich überhaupt erinnere. Krebster schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Egal jetzt. Nur ein Grund mehr. Ein Selbstmord und dreimal Überdosis in unmittelbarer Nachbarschaft und in derselben Nacht. Güldemeester sieht da keine Verbindung und Halber zeichnet die Fälle als erledigt ab. Das ist doch... Der Adjutant erhob sich und stampfte zur Tür. Es gibt noch mehr, dir die gute Laune zu verderben. Bist du über die Verhaftung des Terroristen informiert? Halber inszenierte das Schlachtfest. Ich habe nur die Zeitung gelesen. Die Sache ist nämlich so. Roth leitete die Ermittlungen. Er ließ den Mann schon seit Wochen systematisch überwachen, rund um die Uhr. Er hoffte dadurch, an weitere Informationen zu kommen. Plötzlich riss Halber den Fall einfach an sich und hat Roth nicht mal davon unterrichtet. Mit einem lauten Knall fiel die Tür hinter Krebster ins Schloss. Warum läuft er denn weg? Der Adjutant hält nicht viel von Urlaub. Wenn er fort ist und es gibt rätselhafte Leichen, dann nimmt er das persönlich. Am frühen Nachmittag hinkte der Kommissaris den endlosen Gang im obersten Stock des Polizeipräsidiums hinunter zum Zimmer des Hofkommissaris. Sein neuer Vorgesetzter empfing ihn in gelockerter Stimmung. Eine Tasse Kaffee? Danke, Minier, aber ich war noch nicht einmal in meinem Büro. Tja, dann will ich Ihnen nur ganz kurz die erfreuliche Tatsache mitteilen, dass alles, was während Ihrer Abwesenheit anfiel, inzwischen auch erledigt wurde. Von unserem Erfolg bei der Aktion mit dem Terroristen wissen Sie ja sicher schon. Dabei sei auch einer von unseren Leuten verletzt worden, stand in der Zeitung. Wer war's denn? Ja, das ist ausgesprochen bedauerlich. Den Namen habe ich leider nicht mehr parat. Ein junger Kripo-Beamter. Er wurde in den Kiefer getroffen. Äußerst bedauerlich. Aber die plastische Chirurgie kriegt er sicher wieder hin. Jungfrau Antoinette erwartete den Kommissaris in seinem Zimmer und begrüßte ihn mit einem Kuss auf die Wange. Jungfrau Antoinette, Sie machen mich ganz verlegen. Der Kommissaris sah, wie liebevoll sein Zimmer gepflegt worden war. Die Begonien blühten und die Löwentatzen unten an seinem Schreibtisch glänzten nur so. Ich komme vor Durst nach einem Kaffee. Er erwartet Sie schon. Der Kommissaris setzte sich in den hohen Stuhl hinter seinen Schreibtisch und genoss es, wieder da zu sein. Verwenden Sie mich nicht zu sehr, meine Liebe. Heute Nachmittag ist großer Empfang im Rathaus. Man hat Ihnen eine Einladung geschickt. Der Kommissaris trank den Kaffee, den Jungfrau Antoinette ihm gereicht hatte. Ihr Kaffee ist köstlich, meine Liebe. Es ist eine Feier zu Ehren von Hofinspektor Halbers Durchsetzungsvermögen und Mut. So, so. Was machen Reibstra und De Rier? Die beiden sind schon ganz ungeduldig. Also her mit ihnen. An der Tür drehte Jungfrau Antoinette sich noch einmal um. Wissen Sie eigentlich, dass Halber scharf auf Ihrem Posten ist? Dann wird er noch etwas warten müssen. Ein unangenehmer Mensch. Ständig versucht er zu tätscheln. Eine halbe Stunde später faltete De Gier den Stadtplan von Amsterdam wieder zusammen und Krebstra sah den Kommissaris fragend an. Allerhand, was ihr da erzählt. Aber zwei erledigte Fälle wieder aufnehmen? Da werden wir sicher jemanden ganz schön auf die Zehen treten. Das hoffe ich auch. Sie kannten den Bankier, nicht wahr, mein Herr? Der Kommissaris sah einen Moment ins Leere und streckte sein schmerzendes Bein. Ja, Brigadier. Ich kannte den Bankier. Unsere Väter waren kurze Zeit Geschäftspartner und gründeten die Bank de Finance. Sie waren zu viert. Der Vater von Willem Fernandes, dem jetzigen Präsidenten, gehörte dazu und der alte Baron de La Faye. Sein Sohn ist auch noch dabei. Mal sehen, wie das mit den Anteilen war. Ursprünglich hatte jeder ein Viertel. Mein Vater überließ seine Anteile dem alten Fernandes und der hatte damit die Hälfte. Das Erbe wurde zwischen Wilhelm Fernandes und seinem Bruder Ernst geteilt. Aber der wollte von Geld nie etwas wissen, ließ sich von Wilhelm mit einer geringen Summe abfinden. Davon kaufte er sich ein Boot und lebt seitdem in der Karibik. Wilhelm heiratete dann die Tochter des alten Baron Delfay. Nach dessen Tod wurde dessen Viertel zwischen ihr und dem jungen Baron geteilt. Wilhelm verfügt also über die Hälfte und ein Achtel. Damit ist er eindeutig der Boss. Martin Eisbreker war Einzelkind und erbte das Viertel seines Vaters. Also hat Wilhelm Fernandes zwar den Löwenanteil, aber sein Direktor Eisbreker ist mit 25% immer noch zweiter Mann und reißt seinen Mund vielleicht ein bisschen weiter auf. Aber ist das ein Beweggrund für einen Mord? Habsucht ist immer ein gutes Motiv. Martin Eisbreker ist als passionierter Kunstsammler bekannt. Er soll viel Geld dafür ausgegeben haben. Wir wollen uns gegen Abend das alles mal aus der Nähe ansehen. Und du, Adjutant, besorgst dir bei Güldemeister irgendwie die Schlüssel zu Eisbrekers Haus. Wirst du es schon schaffen. Schon mischten sich die ersten dunkleren Farbtöne in das Blau des Himmels, als der Chir das schöne alte Fachwerkhaus des toten Bankiers bewunderte. Außergewöhnlich. Da ist bei der Renovierung nicht gespart worden. Gemeinsam schlenderten sie zu der Brücke, die beide Seiten der Binnenkant miteinander verbindet. Du erwähntest heute Morgen einen Behälter mit Waffen. Der aus der Waffenkammer verschwunden ist. Eine türkische Putzfrau soll das Zeug geklaut haben, wird aber nur geflüstert. Der Hofkommissaris möchte unter allen Umständen vermeiden, dass die Presse was davon erfährt. Er und Halber scheinen viel zusammenzustecken. Zwei Beamte wollen die beiden in einem dieser Clubs beim Glücksspiel erwischt haben, mochten aber nichts unternehmen. Auf dem höchsten Punkt der Brücke blieben sie stehen und betrachteten die Szenerie, in der in einer Nacht vier Menschen den Tod gefunden hatten. In dem verschwundenen Waffenbehälter war zufällig auch die Walter PPK unseres toten Bankiers. Siehst du, langsam bekommt die Sache Form. Hier fängt's richtig an, Spaß zu machen. Der Autopsiebericht ist auch verschwunden. Doch hier griff in die Luft und machte blitzschnelle Angriffe gegen unsichtbare Feinde. Der Feind greift von allen Seiten an, bis an die Zähne bewaffnet. Und wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Warte noch einen Moment. Henk, bist du sicher, ob du bei diesem Fall überhaupt mitmachen willst? Du bist zu langsam für einen richtigen Helden. Ich mache auch allein weiter und habe dann endlich einmal freie Hand. Du allein? Wenn dir je etwas gelingen würde, dann doch nur, weil wir alle hinter dir stehen. Konntest du den verantwortlichen Pathologen sprechen? So simpel wie die Frage ist die Antwort nicht. Der eine Pathologe fing mit der Arbeit an und sagt, er habe in Eisbrekers Kopf trotz einem Loch zwei Kugeln gefunden. Das kommt aber sehr selten vor. Die beiden Kugeln habe er noch rausgefummelt und in einer Schale auf seinen Schreibtisch gestellt. Aber dann habe er alles hingeschmissen, weil sein Kollege ihm ständig in seine Arbeit reingequatscht hätte. Der hat die Arbeit fertig gemacht und den Bericht geschrieben. Als der erste Pathologe am nächsten Tag wiederkam, lag nur noch eine Kugel in der Schale auf dem Schreibtisch. Allerdings sind früh am Morgen türkische Putzfrauen da gewesen und haben gründlich sauber gemacht. Wie äußert sich der andere Pathologe dazu? Der verweigert kategorisch jede Stellungnahme und verweist auf seinen Bericht. Wie praktisch. Welches Kaliber hat die eine Kugel? Punkt 22. Wie die Walter PPK? Die ist halbautomatisch. Das gibt immer zwei Löcher. Nur bei einer vollautomatischen Waffe können zwei Kugeln durch ein Loch gehen. Hast du die zweite Kugel gesehen? Außerdem muss die Waffe fest eingestellt gewesen sein, und zwar auf einem Dreifuß. Und ich schwöre dir, sie stand da. Krebstra zeigte hinüber zum Nordkai, wo das Hausboot der toten Junkies lag. Hinter dem Boot, das Haus Nummer 20. Wo in der zweiten Etage mehr Frau Jongs von den beiden Musikern in der Wohnung unter ihr rausgeekelt werden soll. Der Schütze hätte von der ersten Etage aus eine sehr günstige Position. Krebstra schob hier die Brücke hinunter auf den Nordkai zu Nummer 20. Die beiden Nachbarhäuser rechts und links standen leer. Aha. Mehrfrau Jongs scheint da einem größeren Projekt im Wege zu stehen. Wenn aus der ersten Etage tatsächlich geschossen wurde, haben wir mit den beiden Musikern schon zwei Verdächtige. Ich finde, wir kommen gut voran. Glaubst du das wirklich? Ich sehe nur die starke Position des Gegners. Jetzt knien wir uns doch erst richtig rein in die Sache. Und was haben die drei Junkies damit zu tun? Das Hausboot war eine ausrangierte Müllschute, auf deren durchrosteten Deck eine zusammengenagelte Bretterbude stand. Ein Traumpalast. Tritt bitte kein Loch in den Laufsteg. Im Halbdunkel des feuchten Inneren saß ein zarter älterer Herr. Ich dachte mir, dass ihr kommt. An die Wände waren chinesische Schriftzeichen gemalt. Jimmy der Junkie. Der Kommissaris hörte sich an, was die beiden zu erzählen hatten. Frau Jungs bringt uns ein schönes Stück weiter. Die Musiker auch. Wir brauchen dringend Verdächtige. Greift sie euch, während sie das Schlagzeug bearbeiten. Das reicht vorläufig. Bankiers Leiche kommt später dran. Sie sahen sich das Haus des toten Martin Eisbrecher von innen an. Helle Flecken an den Wänden verrieten, dass dort vor kurzem noch Bilder gehangen hatten und auch sonst schien einiges aus dem Haus weggeschafft worden zu sein. Wir kommen der Sache näher. Es ist höchstwahrscheinlich doch Mord gewesen. Massenmord. Meinst du wirklich, dass die Junkies damit zu tun haben? Vielleicht haben sie irgendwas gesehen. Auf jeden Fall steht fest, wir machen weiter. Am nächsten Morgen stand Hofinspekteur Halber etwas übernächtigt auf dem farbigen Perserteppich im Zimmer des Kommissaris. Ist Ihr Erfolg angemessen gefeiert worden? Der Hofinspekteur hatte Schwierigkeiten mit einem zuckenden Lied. Erzählen Sie mal, wie das genau war mit dem Terroristen. Ich übernahm den Fall von Roth, weil es sich um ein ernstes Delikt handelte. Das ist Arbeit für die Mordkommission. Und deshalb brachten Sie den Verdächtigen um. Sie brachten die Ermittlungen gleich mit um. Ich musste in führender Stellung eine schnelle Entscheidung treffen. Je eher wir solche Burschen erledigen, umso besser. Aha, erledigen. Einer von unseren Leuten wurde dabei völlig unnötig verletzt. Ohne gewisse Opfer geht es nun mal nicht. Hören Sie mit solchen Sprüchen auf. Ich überlege, dem Hofkommissaris eine offizielle Untersuchung vorzuschlagen. Ich hatte den Eindruck, dass Henry voll und ganz mit der Art einverstanden war, wie ich die Krise professionell gelöst habe. Und im Fall Eisbrecher habe ich den Eindruck, es schludrig gearbeitet worden. Beweismaterial ist verschwunden. Ich weiß das und Henry weiß das auch. Aber wir müssen doch logisch bleiben. Der Selbstmord steht einwandfrei fest. Im Übrigen sollten Sie sich am besten gleich an Hüldemeester wenden. Ich habe seinen Bericht nur gegengezeichnet. Unterzeichnen Sie eigentlich öfter Berichte, von deren Richtigkeit Sie sich nicht überzeugt haben? Ich kann nur sagen, dass es hier viel zu tun gab. Der Terrorist, ein Haufen Ärger. Und jetzt muss ich leider wirklich zu einer Besprechung der Offiziere. Sie verstehen. Krebster und De Gier kamen aus der Kantine und hatten sich düstere Prognosen über die bevorstehende Untersuchung durch die Reichskripo anhören müssen. Das Telefon wimmerte und De Gier hob sofort ab. Brigadier De Gier, Mordkommission. Bist du es? Ich bin es. Prinzeneiland, Kneipe von Oberbert, in einer Stunde. Ehe De Gier antworten konnte, hatte der andere aufgelegt. Karate und sein Kollege scheinen was für uns zu haben, Adjutant. Eine Stunde später trugen Krebster und De Gier tulpenförmige Gläschen in den hinteren Teil der Gaststube von Ome Bert, wo an einem Tisch zwei junge Männer in engen Jeans und mit Metall beschlagenen Lederjacken saßen. Hallo Ketchup. Hallo Karate. Hallo. Die beiden Kollegen von der Kripo schauten sich misstrauisch in der leeren Kneipe um. Erzählt. Jimmy der Junkie. Wir wissen alles. Aber das dürft ihr nicht offen erwähnen. Wir werden überwacht. Die Telefone sind von der Reichskripo angezeigt. Aber die Reichskripo gehört zur anderen Seite. Bis auf zwei, die mit uns zusammenarbeiten. Die haben uns auch erzählt, dass die Telefone des Morddezernats angezapft sind. Mit euch fangen sie an. Und Jimmy? Ganz kleiner Dealer. Hockt auf diesem Hausboot an der Binnenkante mit den drei anderen. Es waren nämlich vier. Jimmy, ein Mädchen, ein Schwarzer und der Spastiker. Aber der Spastiker war kein Junkie und war auch nicht unter den Toten. Wir haben sie gesehen. Nagelneue Spritzen im Arm. Und die Sorte Heroin, die sie hatten, kommt im Handel überhaupt nicht vor. Bei der Geschichte stimmt es doch hinten und vorne nicht. Aber unser Brigadier sitzt rum und versucht, alles nur zu vertuschen. Das gefällt uns nicht. Wir wollen bei euch mitmachen. Haben Zeit, satt. Die große Freiheit bricht an, das habe ich immer schon gewollt. Ketchup und Karate sahen sich wieder misstrauisch um und neigten ihre Köpfe weit über den Tisch. Hinter allem steckt diese wohltätige Stiftung von der Banque de Finance. Er hat ein Motel am Yachthafen in Finkenort. Da geht unser Brigadier immer Kahn fahren. Und Halber fährt gelegentlich mit. Das gefällt uns nicht. An der Gelder Cicada haben sie einen Club. So einen Edelpuff mit Glücksspiel. Da gehen unser Brigadier und Halber praktisch ein und aus. Das gefällt uns auch nicht. Tja. Wir sollten uns einfach mal gemeinsam den Club vornehmen. Cardoso macht bestimmt auch mit. Cardoso treibt sich bei der Banque de Finance herum. Er scheint da jemanden zu kennen und tat so, als sieht er mich gar nicht. Cardoso ging seine eigenen Wege. Er hatte seinen Urlaub verlängern lassen und nur der Kommissaris war informiert. Ein Freund seines Bruders arbeitete schwarz bei der Banque de Finance als Computerexperte. Itzi, ein israelischer Deserteur, der illegal in Amsterdam untergekommen war. Am frühen Nachmittag wurde der Kommissaris zu einem Besuch beim Hofkommissaris gebeten. Ich habe Sie heute Morgen in der Sitzung vermisst. Der Fall Eisbreker. Ich glaube, ich komme ein bisschen voran. Der Fall ist erledigt. Wir haben heute Morgen die Sache noch ein letztes Mal durchgesprochen. Es gibt anderes zu tun. Was? Ich scherze nicht. Die Ermittlungen Eisbreker betreffend sind hiermit eingestellt. Der Kommissaris erhob sich. Ja, das wissen wir nun. Haben Sie noch Befehle? Das nicht. Ich habe Sie jedenfalls gewarnt. Krebstra und Tichia erwarteten den Kommissaris schon in seinem Büro und erzählten von Ketchup und Karate. Die Dinge entwickeln sich. Wir gehen also zum ersten Angriff über. Ihr kümmert euch als erstes um Frau Jungs. Krebstra und Tichia verabredeten sich mit der alten Dame für den frühen Abend und der Kommissaris schickte einen uniformierten Beamten zu Willem Fernandes in die Bank und ließ ihn zu sich bitten. Es ist mir ein Vergnügen, dich einmal wiederzusehen. Ich habe dich als Zeuge zu mir gerufen, in einem Mordfall, den ich bearbeite. Willem Fernandes setzte ein Lächeln auf und ließ das Gold seiner Zähne blinken. Und von was für einem Mord soll hier die Rede sein? Icebreaker. Vielleicht gehörst du sogar zu den Verdächtigen. Wo sollen denn solche Sprüche, Jantje? Bist du senil geworden? Ich warne dich, Willem. Du hast nicht die Spur einer Chance. Mach dich doch nicht lächerlich. Du bist ein kleiner Beamter und willst dich mit einem mächtigen Unternehmer anlegen. Ich kenne deine Art, Probleme zu lösen. Du warst immer der Verlierer. Sehe ich ganz anders. Schau dich doch bloß an. Schon körperlich bist du ein Wrack. Das bisschen Rheuma ist ein Andenken an die Zeit, als du den Deutschen die Stiefel geleckt hast. Welche Machtmittel stehen dir denn zur Verfügung? Dein Polizeiapparat bröckelt ab, mein Lieber. Fernandes schlug sich aufs Knie und stand auf. Mich langweilt das. Aber du kannst meine Beziehungen gern kennenlernen. Ich gebe dir 14 Tage. Der Termin passt mir glänzend. Ich wünsche dir das Beste. Am späten Nachmittag saßen Krebster und Tichia bei Frau Jongs und warteten auf den Beginn der Trommelei. Da an der Wand hingen zwei wunderschöne Teller von meiner Mutter Selig. Heruntergewackelt von dem Krach und zerbrochen sind sie. Frau Jongs war ganz in schwarze Tücher gehüllt, aus denen ihr Gesicht wie ein vertrockneter Apfel hervorsah. Die Nägel kommen raus von dem Krach. Frau Jongs streckte eine knochige Klaue hervor und zeigte auf den Fußboden. Ich hämmer sie immer wieder rein. Aber jetzt ist mir der Stiel abgebrochen. Wissen Sie, wer die Übeltäter sind? Ein Dicker und ein Dünner. Der Dicke heißt Höp Fernandes. Der Vater hat viel Geld. Ihm gehört das Haus seit kurzem. Und die beiden nebenan. Sein dünner Freund heißt Höhl. Frau Jongs schälte sich aus ihrem Sessel und ging zum Fenster. Jetzt müssen die bald kommen. Ich bin ja so froh, dass sie da sind. Jeden Abend habe ich Angst vor dem Krach. Ganz allein. Früher kam Karel manchmal, wenn er die hübsche Dame auf dem Boot besuchte. Die haben sie mit ihren beiden Freunden weggetragen. Tot. Frau Jongs Klaue zeigte auf Eisbreckers Haus. Der Herr da drüben auch. Krebster und Trier spähten vorsichtig durch die Gardinen. Der Herr war mein Fernseher. Der hat immer Partys gefeiert. Haben Sie vielleicht auch gesehen, wie der Herr gestorben ist? Wenn es regnet, sieht man nichts. Aber nachher kam das Auto. Da habe ich noch mal rüber gesehen. Wenn Sie krank sind, klauen Sie alles. Für das Zeug. Sie frieren so. Wer? Die schöne Dame mit ihren beiden Freunden. Die Bilder haben sie weggenommen und andere Sachen. Alles ins Auto gepackt. Hat Karel mitgeholfen? Frau Jungs legte den Kopf auf die Seite und starrte dich hier an. Karel ist nicht krank und braucht nicht zu klauen. Aber Karel wohnt damit auf dem Boot? Nein. Karel wohnt auf der Overton. Wo genau, weiß ich nicht. Frau Jungs klapperte plötzlich mit ihrem Gebiss. Da kommen die beiden. Jetzt geht es gleich los. Sie brauchen keine Angst zu haben. Es kam wie ein Schlag. Plötzlich bebte das Haus und der Fußboden bog sich. Elektronisches Gejaule riss an den Wänden und der hämmernde Rhythmus brachte Möbel und Gegenstände zum Hüpfen. Krebster und Dechir stürzten hinaus und hatten bald die Ursache des Infernos entdeckt. Sie verhafteten Heub und Heul und nach getaner Arbeit rief Krebster den Kommissaris an. Sag das noch einmal. Sie hatten die Lautsprecher mit der Öffnung gegen die Decke geschraubt. Perfide. Aber es beweist den Vorsatz. Das ist gut. Mit dem Haschisch, den ihr gefunden habt, werden wir wenig Erfolg haben. Zu den Räumen werden noch andere Zugang haben. Denke ich leider auch, mein Herr. Ist noch etwas unbedingt jetzt zu bereden? Ich mache mir Sorgen um die alte Dame. Dann kümmere dich darum. Und tu, was du für richtig und nötig hältst. Über meine Möglichkeiten kannst du verfügen. Am nächsten Morgen goss es in Strömen und der Pförtner im Präsidium empfing den Kommissaris mit besorgtem Gesicht. Sie werden im Büro des Hofkommissaris erwartet. Und ein Kommissaris der Reichskripo ist da. Der Kommissaris ließ sich von Jungfrau Antoinette mit einem Kaffee verwöhnen und als er schließlich das Zimmer des Hofkommissaris erreicht hatte, trat er kopfschüttelnd und ohne anzuklopfen ein. Da sind Sie ja endlich. Ein Mann in blauem Blazer und mit einer goldenen Schlipsnadel in Form eines Ankers stand breitbrüstig und bedeutungsschwer im Raum. Das ist Kommissaris Furt von der Reichskriminalpolizei im Haag. Der Hofkommissaris setzte ein joviales Lächeln auf und rieb sich die Hände. Wir werden das alles ganz locker halten. Auf unserem Niveau gilt nur noch die Form. Ja, ich bin hier auf Ersuchen Ihres Bürgermeisters. Korruption, Gerüchte, unangenehm. Wir fangen bei der Spitze an. Ich fühle mich geschmeichelt, aber die Spitze ist der Hofkommissaris. Ich bin erst seit kurzem hier. Ihre Laufbahn dagegen spielte ausschließlich in dieser Stadt. Spielte? Dann kann ich ja gehen. Kommissaris Ford hob beschwichtigend die breiten Hände. Oh nein, wir müssen das schon beenden, wie es sich gehört. Eine Aufstellung der Missstände, an denen Sie beteiligt sind. Unterdessen sind Sie vom Dienst suspendiert. Eine Sache der Form. Es geht zunächst um Fragen finanzieller Art. Kommissaris Ford legte einen Notizblock hin und machte den Kugelschreiber parat. Also, Ihr Einkommen. Das ändert sich stets. Höhere Steuern, Abgaben. Ich komme da nicht mehr mit. Sie wissen nicht, was Sie verdienen? Nein. Nächste Fragen? Sie fahren das teuerste Citroën-Modell. Warum stellt Ihnen die Behörde ein so teures Auto zur Verfügung? Der Wagen gehört mir. Und wie haben Sie ihn bezahlt? Meine Frau spart so gerne ein Geburtstagsgeschenk. Sie können ja mit ihr sprechen. So, so. Und Sie besitzen dieses große Haus in Amstelveen. Haben Sie eine Hypothek aufgenommen? Da müssen Sie ebenfalls mit meiner Frau sprechen. Ich habe ihr das Haus seinerzeit überschreiben lassen, wegen irgendwelcher Liebesverhältnisse, verstehen Sie? Dann könnte sie mich rausschmeißen. Sie halten sich also Freundinnen? Nein, nein, eben nicht. Aber Sie denken an die Möglichkeit außerehelicher Beziehungen. Der Kommissaris starrte auf die Goldknöpfe des blauen Blazers. Sind Sie nicht der Segler? Wie bitte? Eine Yacht. Von einer Freundin mit viel Warenhäusern. Ärmelkanalregatta. Sie wurden disqualifiziert, nicht wahr? Können wir bitte zur Sache kommen? Der Kommissaris schaute den Hofkommissaris an. In meinem Alter wird die Versuchung immer geringer. Um die 50 ist das Risiko am größten. Da wollen die Männer wieder jung sein und kaufen sich einen Porsche, um Eindruck auf schöne Frauen zu machen. Der Hofkommissaris nagte an seinem Zeigefinger und der Kommissaris erhob sich langsam aus seinem Sessel. Gut. Ich bin also suspendiert. Wir könnten dies freundlich regeln. Der Kommissaris ging entschlossen zur Tür und der Hofkommissaris folgte ihm. Sind Sie sich des Ernstes dieser Untersuchung gar nicht bewusst? Auf Ihrer Stirn klopft etwas. Das müssen Sie unbedingt untersuchen lassen. Der Kommissaris hörte fröhlich, wie hinter ihm die Tür zugeschlagen wurde und ging hinunter zu Jungfrau Antoinette, um sich zu verabschieden. Es dauert bestimmt nicht lange. Beobachten Sie inzwischen, was sich hier so tut mit Halbrand Co. Werden Sie auch vorsichtig sein? Bestimmt nicht. Zu Hause erwartete den Kommissaris eine Überraschung. Wir haben Besuch. Krebsdrante hier sind oben und werden dir alles erklären. In der Küche saß mir Frau Jongs und rührte in einer Schüssel. Das ist mir Frau Jongs. Ich hoffe, es wird Ihnen bei uns gefallen. Mir Frau Jongs klapperte mit den Zähnen. Sie finden es nicht schlimm? Ganz im Gegenteil. Ich backe Ihnen auch eine schöne Torte. Der Kommissaris zog ungeduldig ein Bein nach, als er die Treppe hinaufstieg. Hast du wieder Schmerzen? Ah, mir fehlt überhaupt nichts. Rebstra und de Gier waren in gedämpfter Stimmung. Tut uns leid, mein Herr, aber Höp und Heul sind auch wieder draußen, weil wir so wenig freie Zellen haben. Und da dachten wir... Wie gut. Der Kommissaris bot aus einer Dose Zigarren an. Was haben wir nun konkret erreicht? Nicht viel. Aber das psychologische Ergebnis zählt. Und außerdem ist mir Frau Jungs auf unserer Seite. Keine ideale Zeugin. Sie gilt als bekloppt. Aber ich glaube ihr. Und dieser Karl könnte sie bestätigen. Die Overturm ist eine lange Straße, aber ein Spastiker ist leicht zu finden. Der Junge ist in Gefahr. Also bringt ihr Karl so schnell wie möglich auch hierher. Katrin sorgt gern für die Schwachen, für mich schon seit 40 Jahren. Der Kommissaris sog genüsslich den Rauch seiner Zigarre ein und grinste. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Ich bin vom Dienst suspendiert. Rebstra verschluckte sich und bekam einen Hustenanfall. Der Rier klopfte ihm beruhigend auf den Rücken. Aber der Zustand gefällt mir ausgezeichnet. Von draußen gestaltet sich meine Arbeit viel leichter. Darauf habe ich seit Jahren gewartet. Immer mit der Ruhe. Ja. Immer mit der Ruhe, Brigadier. Unser Ziel ist die Vernichtung dieser Stiftung. Heil ist das schwächste Glied in der Kette. Ohne seinen dicken Freund würde der reden. Das wäre vorschnell. Wir sollten uns erst mal diesen Club vornehmen. Wir zeigen Fernandes nur seine Grenzen. Was er tut, ist verboten. Und offiziell sind ihm deshalb die Hände gebunden. Da wollen wir Räuber und Gendarm spielen? Halten Sie das nicht für eine gute Idee, mein Herr? Ketchup und Karate sind gern dabei. Was macht eigentlich Cardoso? Cardoso hilft uns auf seine Weise. Er hat sich etwas ganz Verrücktes ausgedacht. Und ihr versucht schnellstens Karl zu finden. Es war tatsächlich eine Kleinigkeit, Karl ausfindig zu machen. Unterwegs erzählte er, wie alles sich abgespielt hatte und bestätigte ihre Vermutungen. Neu war, dass Heup und Heul den Transport der gestohlenen Sachen gemacht und die Junkies das Heroin von Heul bekommen hatten. Die erste Schlacht ist damit gewonnen. Mal sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Dinge entwickelten sich schneller und anders als gedacht. Man könnte auch sagen, sie überstürzten sich. De Gier fuhr gemächlich mit dem klapprigen VW am Amsteldijk entlang, während die tiefstehende Sonne die Wolkendecke von unten beschien und das nasse Land in goldenes Licht tauchte. Welch ein Abend. Du sagst es. Der Angriff kam zu plötzlich und unerwartet, um noch auszuweichen. Ein grüner Daimler traf den alten VW an der Vorderachse. Und während sich für Rebster und de Gier das scharfe Bild der Landschaft auf den Kopf stellte, überschlugen sie sich. De Gier erwachte durch einen scharfen Stich in der Brust. Im Halbdunkel sah er eine weibliche Gestalt, ganz in Weiß. Nicht bewegen. Wir haben uns die Rippen gequetscht. De Gier erinnerte sich an die Landschaft, die Kopf stand. Wo ist Rebstra? Ihr Kollege liegt im Bett neben ihm. Rebstra? De Gier sah das Gesicht der Krankenschwester über sich schweben. De Gier? Er hat eine Gehirnerschütterung. Ist nicht schlimm, aber er braucht jetzt unbedingt Ruhe. Hörst du mich? Lassen Sie ihn. Merkt ihr, ein grüner Daimler. Er fantasiert schon die ganze Zeit. Am Steuer, der Dicke. Er hat recht, der grüne Wagen. Fangen Sie nicht auch noch an. Sie sind bei Nässe von der Straße abgekommen. Der Dicke saß am Steuer. Ich habe ihn erkannt. Kein Wort mehr oder es gibt eine Spritze? Heup. Sein dünner Freund. Heil. Hopp. Doch hier fiel in Dunkelheit zurück. Als er wieder aufwachte, schien die Sonne warm ins Zimmer. Er versuchte, sich aufzurichten. Au. Na endlich. Schon Mittag. Eine junge Krankenschwester brachte das Essen und der Gier musste sich füttern lassen. Hast du Schmerzen? Nur wenn ich atme. Zwei Beamte von der Reichskripo erschienen, um die beiden zu dem Unfall zu befragen. Haben sich keine Zeugen gemeldet? Nein. Aber nach unseren Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor. Nachdem die beiden wieder gegangen waren, brachte die Schwester willkommeneren Besuch. Erzählt, die offizielle Version kenne ich. Sie berichteten von Heup und Heul und dem grünen Daimler. Habt ihr Glück gehabt. Ich höre, kommt ihr in 2-3 Tagen schon wieder raus. Ein schwerer Fehler der Gegenpartei. Ich glaube nicht, dass Fernandes dahinter steckt. Es war ein privater Racheakt der beiden. Fernandes wird wütend sein. Und ihr kommt erst einmal wieder zu Kräften. Am Nachmittag erschien Cardoso im Haus des Kommissaris mit einer Neuigkeit. Wenn wir uns den Club vornehmen wollen, dachte ich, es sei gut, wenn uns jemand von innen hilft. Das ist richtig. Ich habe mich ein bisschen nachts an die Geldersekade gestellt und beobachtet, was sich so tat, wenn der Club morgens schloss. Mir fiel ein indisches Mädchen auf. Das verhielt sich anders als die anderen. Sie huschte jeden Morgen ganz schnell in ein kleines Hotel um die Ecke. Gut. Und dort habe ich sie heute Morgen angesprochen. Sie war zuerst völlig verängstigt, aber als sie hörte, dass ich nur über die Aktivitäten des Clubs etwas wissen wollte, fing sie an zu erzählen und regte sich fürchterlich auf. Sie heißt Sayukta und kommt aus Kalkutta. Sie sei an den Club vermietet worden und werde wie eine Sklavin gehalten. Sie möchte am liebsten fliehen, aber die haben ihren Pass. Um da rauszukommen, will sie gerne für uns arbeiten. Aber wir sollen ihr dann auch bei der Aufenthaltsgenehmigung helfen. Versprechen können wir ihr nichts. Das hängt alles von unserem Erfolg ab. Das habe ich ihr auch gesagt. Aber sie meint, es sei nun einmal ihre einzige Chance. Im Club würde ganz ungeniert über alles geredet. Morgen sind wir im Zoo bei den Ratten verabredet. Bei den Ratten? Als sie klein war, haben die Ratten ihren kleinen Bruder gefressen. Sie sieht sie sich so gerne hinter Gittern an. Was Sayukta am Sonntag zu erzählen hatte, konnte nicht besser in den Plan passen. Fernandes und Baron de la Faye waren dabei, einen gewissen Ronny Reider beim Glücksspiel auszunehmen. Der Mann kam aus der Bekleidungsbranche und die Bank hatte seine Schulden übernommen, aber die Hand auf seine Lagerbestände gelegt. Reider hat irgendwie Lunte gerochen und Fernandes gedroht. Jetzt lassen Sie ihn ein paar Tage gewinnen. Bis er alles verliert. Das haben Sie für Mittwoch geplant. Es geht um 1 Million. Und die liegt dann da auf dem Tisch. Ideal für einen kleinen Besuch. Am Montagmorgen hatten Krebster und Dachier sich den Umständen entsprechend gut erholt. Eine Schwester brachte Halber herein. Aber nur ganz kurz, habe ich Ihnen gesagt. Besuch nur von Angehörigen. Wir sind schwer verletzt. Freut mich zu hören. Ich will mich auch kurz fassen. Euer Unfall ist vorhin in einer Personalbesprechung eingehend erörtert worden. Du, Adjutant, hast Krankenurlaub und brauchst dich 1 Monat lang nicht zu melden. Schwester, darf er jetzt und gehen? Und du, Brigadier, hast dieses Unglück durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet. Du bist ohne Gehalt suspendiert. War's das? Dann verschwinden Sie jetzt. Am Dienstag sprachen sie im Haus des Kommissars den Überfall auf den Club in allen Einzelheiten durch. Dann weiß jetzt jeder, was er zu tun hat. Sobald der große Einsatz auf dem Tisch liegt, bekommt ihr das Zeichen und es geht los. Es lief wie geplant. Cardoso kümmerte sich um die Lichtanlage, der Kommissaris, Krebster und Dechir sorgten für die Steigerung des allgemeinen Durcheinander und Ketchup und Karate mit ihren Freunden von der Reichskripo verschwanden mit Ronny Reiders Geld. Am Donnerstag begann Cardoso mit Itzi, dem Computerexperten, elektronisches Equipment im Keller des Kommissaris aufzubauen und Krebster und Dechir warteten auf eine günstige Gelegenheit, sich Heul allein zu schnappen. Diesmal bist du dran, Freundchen. Wir haben nämlich Zeugen gefunden. Heul schob alles auf Heub und fing an zu singen. Ronny Reider mache Krach und wolle Fernandes hochgehen lassen. Heub wolle ihn deshalb mit seinem Boot am Sonntag in Finkenort in die Luft jagen. Plastiksprengstoff und eine Fernzündung. Getarnt sei das Ganze als Versöhnungsgespräch. Gut. Da werden wir dabei sein und aufpassen. Und dann ist er dran. Wegen Mordversuch. Am Freitag wurde Heul mit einer Spritze im Arm und einer Überdosis Heroin tot aufgefunden. Sie müssen was gemerkt haben. Ob Sie das Ganze jetzt abblasen? Vielleicht wird er es trotzdem tun, um uns seine Macht zu demonstrieren. Am Abend rief der Kollege Roth den Kommissaris an, um ihm zu gratulieren, dass er wieder im Dienst sei. Hat man Ihnen das denn nicht gesagt, Minister? Die Reichskripo konnte nichts finden. Und unsererseits haben wir viel Druck auf den Hofkommissaris ausgeübt. Roth hat schließlich Untauglichkeit vorgeworfen. Sie sitzen wieder auf Ihrem Stuhl. Und ich hier ist auch wieder dabei. Am Sonnabend erschien Cardoso plötzlich beim Kommissaris. Sayukta solle von Fernandes nach Kalkutta geschickt werden, um einen Transport Heroin für ihn zu machen. Sie wolle damit nichts zu tun haben. Sie soll es tun. Damit hätten wir auf jeden Fall etwas gegen Fernandes in der Hand. Da ich wieder im Dienst bin, kann Sayukta in diesem Fall offiziell in unserem Auftrag arbeiten. Also hier, ich werde dir alles erklären. Das Wetter war schwül am Sonntagvormittag, als der Kommissaris und seine Männer beim Motel in Finkenort ihre Stellungen bezogen. Er selbst befand sich mit Dechir hinter einem Rhododendron-Gebüsch, keine 50 Meter von dem Tisch auf der Terrasse entfernt, wo Willem Fernandes, sein Sohn Heub und der Baron mit Ronny Reider beim Schnaps saßen. Sobald Reider mit seinem Boot abfährt, rennst du rüber, nimmst selbst den Sender ab. Nach einer Weile erhob sich der Baron und verschwand und Reider verabschiedete sich von Fernandes und ging zu seinem Boot. Heub Fernandes steigt mit Reider ins Boot. Er wird sich nicht selbst mit in die Luft jagen. Ja. Dann haben sie den Plan wohl aufgegeben. Der Knall war nicht sehr laut, aber sofort stieg ein großer orangefarbener Feuerball hinter dem Motel hoch, in dessen Glut zwei flammende Gestalten sich abzeichneten. Such du den Baron. Er muss den Sender haben. De Gier rannte los und der Kommissaris hinkte, so schnell es ging, zu dem Tisch, an dem Fernandes ungerührt seinen Schnaps nippte. Du. Ja, sag's nur. Du. Und weiter. Dein eigener Sohn. Warum nicht? Du musst wirklich weg. Eine gute Stunde später hatten alle sich im Haus des Kommissaris versammelt und analysierten den doppelten Mord. Hinterher betrachtet ist es sogar ziemlich logisch, was geschehen ist. Fernandes beseitigt konsequent alle Zeugen. Aber seine Skrupellosigkeit geht weiter, als ich dachte. Du musst wirklich etwas tun, Jan. Willem ermordet ja jeden. Aber was? Wie? Cardoso und Itzi haben eine ganz gute Idee. Der Computer ist bereit, mein Herr. Wir würden Ihnen gerne etwas zeigen. Sie gingen in den Keller, wo der Computer und anderes Equipment stand und Itzi vor einem Bildschirm saß, über den Zahlenkolonnen liefen. Cardoso räusperte sich. Würden Sie bitte mal schauen, mein Herr. Itzi gibt jetzt den Code ein und die Identifikation von Willem Fernandes. Itzi drückte Knöpfe und neue Zahlenreihen erschienen. Wir wollten wissen, wo das Geld der Stiftung bleibt. Das sind jetzt die Konten der Stiftung. Das ist nicht viel. Wir sind alle Konten durchgegangen. Fernandes und der Baron sind beide in den roten Zahlen. Neue Zahlenreihen erschienen. Sehen Sie, auch deren Häuser sind mit Hypotheken belastet. Aber wo ist das Geld? Jetzt die Konten der Ausländer. Es geht um dieses Konto, mein Herr. Ernst, Fernandes? 12 Millionen, ist doch lachhaft. Und seine Geldanlagen, bitte. Neue Zahlen erschienen und Namen bekannter Anlagefonds. 18 Millionen? Ernst hat noch nie einen Pfennig besessen und Geld interessiert ihn nicht. Itzi wandte den Kopf und sah den Kommissaris an. Willem Fernandes ist zeichnungsberechtigt für seinen Bruder. Gut, dann ist das Willems Vermögen. Sehr interessant. Cardoso räusperte sich. Mein Herr, gegenwärtig sind wir Bestandteil der Bankverwaltung. Wenn Sie wollen, können wir eingreifen. Ich kenne mich auf diesem Gebiet nicht so aus. Stell dich nicht so dumm, Jan. Wir können Umbuchungen vornehmen. Jedem Konto bei jedem Geldinstitut kann ich die 30 Millionen übertragen. Und Sie haben doch das Girokonto dieser Nonne in Kalkutta, die bisher von der Stiftung noch keinen Pfennig gesehen hat. Die kann das bestimmt gut gebrauchen. Zur Linderung des Elends in der Ferne. Aber es steht auf den Namen von Ernst. Weißt du, dass ich Ernst vor einem Dreivierteljahr noch mal begegnet bin? Er war hier und hatte Willem um einen Kredit gebeten. Für seine schwarze Freundin, die wollte einen Laden aufmachen. Und? Ernst hat den Kredit von Willem nicht bekommen. Nun? Wozu? Alles? Alles. Dann muss ich vorher noch die Aktien verkaufen. Also vertage ich den Vorgang bis morgen kurz vor Schließung der Bank. Wenn die dann am Dienstag auf die Bildschirme gucken, ist es schon zu spät. Und da wir die Identifikation von Fernandes benutzen, gibt es keinen Regressanspruch und kein Mensch kommt je dahinter. Das elektronische Verbrechen. Am Montagmorgen saß der Kommissaris wieder in seinem Zimmer vor der Pracht der blühenden Begonien und genoss den köstlichen Kaffee von Jufran Antoinette. Er versorgte einen ihm bekannten Journalisten vom Kurier mit den notwendigen Informationen. Kaum war der Journalist verschwunden, klingelte das Telefon. Jufran Antoinette nahm ab. Der ruft, Kommissaris, Sie möchten schnellstens in sein Zimmer kommen. Sagen Sie ihm, ich erwarte ihn schnellstens hier. Jufran Antoinette sagte es. Und Halber, sagen Sie dasselbe. Es dauerte nicht lange und der Hofkommissaris erschien mit hochrotem Kopf. Seit wann werde ich von Ihnen herumkommandiert? Seit jetzt. Es klopfte und Halber trat ein. Soll ich bleiben? Ja, gewiss. Ihr braucht es euch gar nicht erst bequem zu machen. Ihr habt euch nur anzuhören, was euch gesagt wird. Ihr werdet um eure vorzeitige Pensionierung und Entlassung bitten. Ich verzichte dann auf eine eingehende Untersuchung eurer Verfehlungen. Weigert ihr euch, dann könnt ihr euch die Konsequenzen ausrechnen. Die Frau Antoinette, würden Sie bitte die Herren hinauslassen. Der Kurier berichtete Dienstag früh dreispaltig auf der Titelseite über die schwierige Lage der Banque de Finance und das Eindringen der Polizei bei der Stiftung. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Pleite von Ronny Reiders Textilhandel wurden Fragen zu seinem Tod in Finkenort gestellt. Am Mittwoch begannen die beunruhigten Behörden schnell und fleißig zu arbeiten. Unternehmen der Stiftung wurden geschlossen und die Steuerfahndung nahm sich die Banque de Finance vor. Baron de La Faye verunglückte in seinem schwarzen Porsche auf der Flucht nahe der belgischen Grenze. Nur Willem Fernandes blieb unauffindbar. Am Donnerstag wurden Reibstra und De Gier zum Kommissaris gerufen. Arbeit für euch. Sayukta hat Kontakt mit uns aufgenommen. Sie kommt heute Abend mit dem Flug aus Kalkutta. Fernandes wird auch da sein. Sind Sie sicher, dass er kommt? Er hat gestern noch Sayukta angerufen. Sayukta soll sich ab der Information einen Umschlag auf ihren Namen abholen. Darin sei ein Schlüssel zu einem Schließfach, in dem sie die Tasche mit dem geschmuggelten Heroin abstellen soll und ihm dann den Schlüssel in den Club bringen. Aber da gibt's keinen Club und keinen Fernandes mehr. Hat sich einen Nachschlüssel machen lassen. Und kaum ist Sayukta weg, ruht er sich die Tasche aus dem Schließfach. So denke ich es mir. Es handelt sich um 3 Kilo Heroin. Fernandes letztes Kapital. Und wenn er jemand anders schickt? In seiner Situation wird er sich kaum auf jemand anderen verlassen können. Eine Stunde vor Ankunft des Fluges war alles arrangiert. In dem großen hellgrauen Raum der Reichspolizei am Flughafen herrschte gespannte Aufmerksamkeit. Der Kommissaris und Cardoso überblickten durch ein Spiegelfenster die große Ankunftshalle, während Reibstra und De Gier auf eine Wand mit Bildschirmen starrten, deren Kameras jeden Winkel des Flughafens erfassen konnten. Der Flug aus Kalkutta hatte kaum Verspätung. Sayukta spielte ihre Rolle mit großer Selbstverständlichkeit und stellte eine purpurne Reisetasche in einem Schließfach ab. Wenig später bezogen 2 Herren mittleren Alters in nächster Nähe ihren Posten und stritten sich über die Vorzüge der verschiedenen Fluggesellschaften. Als eine ältere Dame die Tasche wieder aus dem Fach nehmen wollte, standen die beiden Herren neben ihr und zeigten ihre Polizeiausweise. Kurz darauf führten sie Willem Fernandes mit verrutschter Perücke in den hellgrauen Raum. Es sind heute genau 2 Wochen, erinnerst du dich, Willem? Der Termin passte dir doch auch so gut. Bist du jetzt froh? Nein. Aber ich hatte es dir ja gesagt, dass du keine Chance hast. Am nächsten Abend lud der Kommissaris alle zu einem kleinen Fest in seinem Haus ein. Das Telefon klingelte, als er gerade eine Champagnerflasche öffnete. Der Kommissaris machte ein ausdrucksloses Gesicht, während er wortlos zuhörte, was der Anrufer ihm zu sagen hatte. Gut, ich komme. Der Kommissaris legte den Hörer auf die Gabel und sah seine Frau an. Du kannst uns doch jetzt nicht hier allein lassen. Ich muss zum Krankenhaus, Katrin. Aber in spätestens einer Stunde bin ich wieder bei euch. Fangt ihr ruhig an. Um wen handelt es sich? Ist es ein Freund von uns? Der Kommissaris sah zum Fenster hinaus in den dunklen Garten, als versuche er sich an etwas zu erinnern. Nein, kein Freund. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Willem hat einen schweren Schlaganfall gehabt und liegt im Sterben. Er bittet darum, mich noch ein letztes Mal zu sehen. Das kann ich keinem verweigern. Sie hörten Der Feind aus alten Tagen. Kriminalhörspiel von Peter Micheladiges nach dem Roman von Jan Willem van de Wetering. Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Kommissaris Wolfgang Büttner, Katrin, Frau des Kommissaris, Gustl Halenke, Reibstra Charles Wirz, De Gier Matthias Ponier, Cardoso Andreas Mannkopf und Dieter Eppler, Christel Körner, Walter Laukwitz, Marianne Lochert, Heidemarie Rohwetter, Fred Siebeck, Helmut Höstmann und viele andere. Ton Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Aufnahmeleitung Johannes Hertel, Regie Peter Micheladiges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1988.